I'm going to talk about something today that has gripped me for the last 2 days. Ich möchte über etwas reden, was mich die letzten 2 Tage sehr beschäftigt hat. And it has not only gripped my heart and my mind. Und es hat nicht nur mein Herz und mein Denken ergriffen. But it has gripped me so strong that I spent, I don't know, a long time meditating about it. Sondern es hat mich so sehr gepackt, dass ich wirklich lange darüber nachgedacht habe. Long, long, long, long time. Wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. And I think there is a much deeper truth in it that I have yet discovered. Und ich denke, dass darin noch eine viel tiefere Wahrheit liegt, als ich bis jetzt entdeckt habe. But I need to start to talk about it. Aber ich muss beginnen, darüber zu reden. And it's something that I believe God is going to emphasize over the next few years. Es ist etwas, von dem ich glaube, dass Gott es in den nächsten Jahren betonen wird. Something I believe God is going to confront. Und ich denke, es ist etwas, was Gott in the life of the church. Im Leben der Kirche konfrontieren will. You know, as a prophet, life is fun. Wenn man ein Prophet ist, ist das Leben lustig. But life is also complicated. Aber es ist auch ein wenig kompliziert. Not complicated in the sense that I'm complaining about my life. Nicht kompliziert in dem Sinn, dass ich mein Leben als schwierig empfinde. I really love my life. Ich liebe mein Leben wirklich. I love my life so much. Ich liebe es so sehr, mein Leben. But when I say about complicated, here's what I mean. Kompliziert finde ich die Tatsache. I had to learn to understand that many things that I see as completely real. Dass viele Dinge, die Gott mir zeigt, für mich so real sind. For me, they are just like as real as this body that I'm touching now. Sie sind so real, so wie Daniels Schulter, die ich gerade berühre. But in reality, I'm seeing things 20, 30, 40 years ahead, like they're already real now, but they are not. Aber eigentlich sehe ich viele Dinge 20, 30 Jahre früher, wo ich sie überhaupt noch nicht real in dieser Welt sind. You know, in the beginning, this brought a little confusion to Debbie. Zu Beginn war Debbie dadurch ziemlich verwirrt. Because I was talking about things of the future as naturally as I'm talking about the dinner we ate last night. Denn ich sprach von Geschehnissen aus der Zukunft wie vom Nachtessen, das wir gestern hatten. Because I've seen them so clearly, so that in my spirit they've been reality. Denn ich habe sie so klar in meinem Geist gesehen, so deutlich, dass es für mich Wirklichkeit war. So the Lord had to teach me to be quiet. Und deshalb hat der Herr mich gelernt, den Mund zu halten. You know, the most difficult thing for prophetic people is not to hear God and to prophesy. That's the easy part. Für prophetische Leute ist die Schwierigkeit nicht, Gott zu hören und zu prophezeien. Das ist der einfache Teil. In fact, that's easy for everybody. Don't have to be a prophet. Übrigens sollte das jeder können. Du musst nicht ein Prophet dazu sein. But you know, you just have to be a Christian to hear God. Aber natürlich muss man ein wiedergeborener Christ sein, um Gott zu hören. But for prophetic people to hear God and to be quiet and guarded in your heart is very hard. Aber um prophetische Leute Gott so klar zu hören und doch ruhig und still darüber zu sein, das ist sehr schwierig. Because the whole world has no idea what you're talking about. Denn die ganze Welt hat keine Ahnung, von was du sprichst. And you look at them, you're like, people, can't you see that? It's so obvious. But they say, no. Und du schaust die Leute an und sagst, schau, so ist es, ist doch offensichtlich. Doch die Leute antworten, nein. So, you know, when I was young, in my early 20s, this brought a lot of confusion and mess in my life. Als ich noch jung war, so um die 20 Jahre, da hat das sehr viel Durcheinander und Verwirrung gebracht. Even when I was a child. Schon als ich ein Kind war. When a child, I would see things and then they happened and I went like, that's weird, I'm a weird person. Schon als Kind habe ich Dinge gesehen und dann sind sie passiert und ich dachte, das ist seltsam, ich bin ein seltsamer Mensch. I always thought I was a strange. Ich dachte immer, dass ich eine seltsame Person bin. But one day I discovered that I'm not really a strange person, I'm just a prophet. Doch eines Tages entdeckte ich, dass ich nicht seltsam bin, sondern einfach eine prophetische Person. And then I had to learn to actually live with it. Und dann musste ich lernen, damit zu leben. And the biggest two things that were very hard for me to learn. Es gibt 2 Dinge, die besonders schwierig waren für mich zum Lernen. Number one, when God says, doesn't mean that I have to say it too. Erstens, wenn Gott etwas sagt, dann heißt das noch lange nicht, dass ich es auch sagen soll. You know, Mary guarded the words of the angel in her heart. Wisst ihr, Maria behielt die Worte des Engels in ihrem Herzen. Oh my God, this is so hard. Oh mein Gott, das ist so schwierig. It's so hard because to you they are not an abstract prophetic word. To you they are reality. Es ist so schwer, weil es für dich kein abstraktes prophetisches Wort ist, sondern Wirklichkeit. You know them, you are 100% sure, it's already here, but it's not here. Du weißt es, du siehst es in deinem Geist, du bist 100%ig sicher, dass es hier ist, aber es ist nicht sichtbar. So I had to learn. Und deshalb musste ich lernen. So this is the question that I had to learn to ask God all the time. Und das ist die Frage, die ich ständig stellen musste. God, is this for me to guard in my heart or is this for me to share? Gott, ist das eine Offenbarung für mich oder soll ich das teilen? So I've learned to do this. So habe ich gelernt, damit umzugehen. I've learned to many things that I know 100% sure I've never shared with anybody. Ja, aber in not even with them. Es gibt viele Dinge, die ich im Herzen trage und noch nie mit irgendjemandem geteilt habe, nicht mal mit Debbie. Today I can live well with this. Heute kann ich gut mit diesen Dingen leben. Because now the moment will arrive where God says go. Denn der Moment wird kommen, wo Gott sagt jetzt. And then I can open my mouth. Yeah, you boss up to the new book. But the other thing that has been is very hard for prophetic people. Was auch sehr schwer für prophetische Menschen ist, is to live with moments when God refuses to tell you what you want to hear. Ist mit dem Augenblick zu leben, wo Gott dir verweigert. This is so hard. Zu sagen, was du gehört hast. You know, I remember. Das ist so schwer. I'll tell you a funny story. Ich werde dir eine lustige Geschichte erzählen. Many years ago, you know, we lived in Austin and we were preaching the gospel there. Wir lebten damals in Österreich und predigten dort das Evangelium. And we had a foster son, which doesn't, I mean, kind of exists in Brazil, but it's not really common. Wir hatten einen Pflegesohn. Also das existiert nicht so in Brasilien, aber etwas Ähnliches. He was a teenager. Und er war ein Teenager. And, you know, he came to our house, I think he was 18, and he was like a 2-year-old boy. Er kam und lebte bei uns zu Hause, er war 18, glaube ich, aber er benahm sich wie ein 2-Jähriger. So he was a completely destroyed person, mentally completely just destroyed. Also eine Person, die psychisch total zerstört war. But anyhow, he lived with us for 5 years. We took him in, he was part of our family. Aber ja, er lebte 5 Jahre mit uns und war ein Teil unserer Familie, lebte mit uns. So as God began to restore his life and emotionally and in every way became like a human being. Als Gott begann, sein Leben wiederherzustellen und er auf der emotionalen, sozialen Ebene wieder wie ein normaler Mensch wurde. I said to Debbie, you know, he never had a father and he never saw the beach. Sagte ich zu Debbie, schau, er hatte nie einen Vater und er sah noch nie das Meer. So I'll take him to the beach. Also fahren wir ans Meer. So I took him to the beach with two other young men from my church that I poured my life. Und so fuhr ich mit ihm und 2 anderen jungen Männern unserer Gemeinde, wo ich auch mein Leben investierte, ans Meer. We drove down to Italy. Wir sind nach Italien gefahren. And we took the car of one of my like spiritual sons. Und wir fuhren mit dem Auto von einem meiner geistlichen Söhne. And he loved to take photos. Und er liebte es, Fotos zu machen. So he had kind of an expensive camera. Und er hatte eine recht teure Kamera dabei. And he left the camera in the car, like even in the back seat hidden, and we just went to the beach. Und diese Kamera ließ er hinten im Auto unter dem Sitz, während wir ans Meer gingen. When we came back to the car, the window was smashed in and the camera was wrong. Als wir zum Auto zurückkamen, war das Fenster kaputt und die Kamera war gestohlen. Oh my God, I was so mad. Oh mein Gott, ich war so sauer. Really, really mad. Wirklich sauer. I was not mad because of a broken window. Ich war nicht wütend wegen des kaputten Autofensters. Neither was I mad because of a camera, because these are material things. Und auch nicht wirklich wegen der Kamera, weil das ist einfach etwas Materielles. I said. Ich sagte. God. Every single thing that I don't want to know, I know. And the things that I do want to know, I don't know. Aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, alles, was ich nicht wissen will, das weiß ich. Aber was ich wissen möchte, das erfahre ich nicht von dir. I don't want to have all these revelations about everybody. I don't want to even know these things. Ich möchte all diese Offenbarungen über andere Leute gar nicht haben. Ich will das gar nicht wissen. I don't want to look people in the eyes and know what's going on in their hearts. Okay. I don't have stuff to deal with myself. Ich will nicht den Leuten in die Augen schauen und wissen, was in ihrem Herzen vor sich geht. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. I don't want to know these things. Ich will das gar nicht wissen. But I would like to know that if you leave the car here, somebody's going to break in the car and steal the camera. Why didn't you tell me? Aber ich möchte gern wissen, dass wenn wir die Kamera hier im Auto lassen, dass jemand kommt und die Kamera klaut. Das möchte ich wissen. You know what? God didn't answer me why he didn't tell me that. Und Gott hat mir nicht gesagt, wieso es mir nicht gesagt hat. Here is what he said. Aber hier ist, was mir gesagt hat. He said to me, go and look at 2 Kings chapter 4 and learn the lesson. Sagte, geh und lies 2. Könige Kapitel 4 und lerne die Lektion. I think it's 2 Kings 4. I'm talking about a story 30 years ago. Also ich glaube, es ist 2. Könige Kapitel 4. Ich rede von einer Geschichte, die 30 Jahre zurückliegt. So I think my memory is still working well. Aber ich glaube, meine Erinnerung funktioniert noch. But anyhow, so as I went to 2 Kings 4. Aber ja, ich ging da zu 2. Könige 4. Here is the story. Und da ist die Geschichte. Eine Story. There is a couple and they cannot have children. Da steht die Geschichte von einem Ehepaar, das keine Kinder bekommen konnte. But the woman really cares about the prophet Elisha. Aber die Frau kümmerte sich sehr gut den Prophet Elisa. So they made a little room for him, you know, the prophet's chamber, when he passed by, that he could rest there. Sie hatten dem Prophet ein Zimmer in ihrem Haus vorbereitet. Wenn vorbeikam, konnte dort wohnen. One day, eines Tages, the prophet is saying to them, because they couldn't have any children, sagte der Prophet zu ihnen, weil sie konnten keine Kinder haben, you're gonna have a child. Ihr werdet ein Kind bekommen. Well, sure enough, the miracle happens and the woman has a child. Ja klar, das Wunder geschieht und sie bekommen ein Kind. Then time goes by, a few years. Und dann verstrichen einige Jahre. One day, the child is on the field with the father. Und dann ist das Kind eines Tages auf dem Feld mit dem Vater. And the child says, oh my head, oh my head. Und das Kind sagt, oh mein Kopf, mein Kopf. And the child drops dead. Und es fällt dort tot Dead. Kind of morte. So the mother of the child is very distressed, obviously. So die Mutter des Kindes ist entsetzt, klar. And they say, she says to the servant, come on, let's go and let's find the prophet. Und sie sagt zum Diener, komm und lasst uns den Propheten finden. So that the prophet would resurrect the child from the dead. So dass der Prophet das Kind wieder zum Leben erwecken kann. Now the prophet is going with his servant. Und so der Prophet. The prophet is walking with his servant. War da mit seinem Diener. And from a distance, he sees the woman coming. Und von einer Distanz sieht wie die Frau kommt. And that's when God grabbed my heart and spoke to me. Und das war der Moment im Text, wo Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. The prophet sends his servant towards the woman and tells him. Der Prophet hat seinen Jünger gesandt zur Frau und hat dem Diener gesagt, go and ask her what's troubling her because God has hidden it from me. Geh und frag sie, was sie betrübt, denn Gott hat es vor mir verborgen. So there is a prophet Elisha that does many more powerful miracles than the prophet Elijah. Also da ist dieser Prophet Elisa, der viel mehr kraftvolle Wunder tat als sein Vorgänger Elia. Who walks in the most incredible revelation and sees everything. Der alles sieht und in einer unvorstellbaren Offenbarung lebt und wandelt. And it comes to a moment where he cannot see what he would like to see. Und es gibt einen Moment, wo nicht sieht, was gerne sehen würde. And God said to me. Und Gott hat mir gesagt. No prophet can truly trust me for what he hears if he doesn't learn to trust me when he doesn't hear. Kein Prophet kann mir wirklich in dem vertrauen, was hört, wenn nicht lernt, mir zu vertrauen, wenn nichts hört. Did you hear that? Habt ihr das gehört? No prophet can truly trust me for what he hears when he doesn't learn to trust me when he doesn't hear. Kein Prophet kann mir wirklich in dem vertrauen, was hört, wenn nicht lernt, mir zu vertrauen, wenn nichts hört. So I had to learn to trust God 100% in the moments of silence. Ich musste also lernen, Gott in Momenten der Stille zu 100% zu vertrauen. And if you are a prophetic person watching me here today, wenn du eine prophetische Person bist und mir heute hier zuschaust, one of the most difficult things to do in life is this. Dann möchte ich dir sagen, eins der schwierigsten Dinge im Leben ist, to simply look at people and say, I don't know. Menschen in die Augen zu schauen und zu sagen, ich weiß es nicht. This confronts your heart in a most aggressive form. Denn das konfrontiert dein Herz in einer sehr aggressiven Art und Weise. For several reasons. Und ich sag dir weshalb. Number one. Erstens. All the Christian world is putting all the pressure in the world on the prophet to know everything. Die ganze christliche Welt macht einem Propheten Druck, dass doch alles wissen sollte. And the prophets do know a lot of things. Und die Propheten wissen sehr viel. And many prophets have never walked through the hard school of the Lord. Aber viele Propheten sind nicht durch diese harte Schule des Herrn gegangen. To come to an inner security in who they are in God. Eine innere Sicherheit zu entwickeln, wer sie in Gott sind. And say these words with peace. Und diese Worte mit Frieden auszusprechen. Ich don't know. Weiß es nicht. My friend, if you wanna walk as a prophetic person. Mein Freund, wenn du als eine prophetische Person leben möchtest, it's not a matter of doubting what you hear. Also es geht hier nicht darum, dass du anzweifeln solltest, was du gehört hast. Das ist ganz eine andere Geschichte. You know, like I think this was God, but I'm not sure. We're not talking about it. Es geht nicht darum zu sagen, ich glaube, es war Gott, aber ich bin mir nicht so sicher. Yes, we have to learn to overcome. Solche Unsicherheiten müssen wir überwinden lernen. But to simply look into the eyes of the truth and say, I do not know. Aber einfach der Wahrheit ins Auge schauen und sagen, ich weiß es nicht. God has not revealed this to me. Ja, Gott hat es mir nicht offenbart. And if God has not revealed this. Und wenn er mir diesbezüglich nichts offenbart hat, habe ich nichts zu sagen. You know, I've seen so many prophets go terribly wrong because they did not have the inner strength to say, I don't know. Ich habe so viele Propheten gesehen, die fehlgelaufen sind, weil sie nicht die innere Stärke hatten zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich vertraue Gott. So we have to learn to come to this place to be at complete peace, trusting God when he doesn't show us the things that we want. Also müssen wir in absoluten Frieden kommen und Gott vertrauen, wenn er uns nicht das aufzeigt, was wir gerne wissen wollen. Here's what we normally do. Okay. Hier ist, was wir normalerweise machen. If you want to know something really desperate, wenn wir unbedingt etwas wissen wollen, because of our own selfish motives, our own whatever wrong reasons, wegen unseren selbstsüchtigen Motiven oder falschen Gründen, if we don't accept that there are moments where God chooses not to share things with us. Wenn wir nicht akzeptieren können, dass es Momente gibt, wo Gott beschließt, etwas nicht mit uns zu teilen, and we have to leave it with him and simply trust him. Und wir müssen es einfach loslassen und ihm vertrauen. If we don't learn this lesson, do you know what we're going to do? Wenn wir diese Lektion nicht lernen, weißt du, was dann geschieht? We are going to manipulate God. Well, you can't manipulate him, but we are going to try to manipulate God. Wir werden versuchen, Gott zu manipulieren. We're going to manipulate people. Wir manipulieren Menschen. So we're going to manipulate circumstances. Wir werden versuchen, Umstände zu manipulieren. Just so that we can hear what we want to hear. Nur um zu hören, was wir hören wollen. And this is a dangerous, dangerous thing to do. Und das ist so, so etwas Gefährliches. I've learned in my own life to love the silence of God. Ich habe in meinem Leben gelernt, das Schweigen Gottes zu lieben. Now listen, I believe God speaks every day, God shares his heart with his children. Yes. Hör zu, ich glaube, dass Gott jeden Tag spricht und sein Herz mit seinen Kindern teilt. Of course, I'm not talking about it. Ja, sicher, darüber spreche ich nicht. I'm talking about these moments where in silence we simply sit, stare at him, and are full of awe of his greatness. Ich spreche von den Augenblicken, in denen wir einfach da sitzen, ihn anschauen und voller Ehrfurcht auf ihn sehen. Just quietly enjoying him, and he doesn't need to share any information. Wo wir ihn still genießen, ohne dass er irgendwelche Informationen mit uns teilen muss. That's real intimacy. Das ist wahre Intimität. If we only want God for information or for things he can give us, we have a very sad relationship. Wenn wir Gott nur wollen, um Informationen oder irgendetwas anderes von ihm zu erhalten, dann ist das keine Intimität. I got a message, I don't know, last week or maybe 2 weeks ago. Ich erhielt vor 1 oder 2 Wochen eine Nachricht. From a very well-known person in one part of this world. Von einer sehr bekannten Person aus einem Erdteil dieser Welt. And this person sent me an audio. Diese Person hat mir ein Audio geschickt. And said to me, I'm at this and this place and this is happening. Und sie sagte, ich bin an diesem Ort hier und dies ist passiert. Go and get a word from heaven for me. Geh und bitt um ein Wort vom Himmel für mich. I need to hear from God. Ich muss etwas von Gott hören. You know, so I did. Und so habe ich den Herrn gefragt. I spent a day, a night, and then another half a day. Ich verbrachte einen Tag, eine Nacht und noch einen halben Tag damit. Just all the time trying to connect to God and hear from God. Die ganze Zeit habe ich versucht, etwas von Gott zu hören für die Person. And the Lord said to me, Reinhard, I do not give you permission to speak. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, ich erlaube dir nicht zu reden. And he even told me the reason. Er sagte mir sogar den Grund dafür. But he said, you do not have permission to release a prophetic word. Aber er hat mir gesagt, ich gebe dir nicht die Erlaubnis, dieses Wort freizusetzen. You know, these moments for us are hard because they confront our hearts. Solche Momente sind hart für uns, denn sie konfrontieren unsere Herzen. They show us whether we really trust God, independent from whatever happens. Sie offenbaren uns, ob wir dem Herrn wirklich vertrauen, unabhängig von was passiert. Or if we only trust him and he tells us what we want to hear. Oder ob wir ihm nur vertrauen, wenn wir hören, was wir wollen. So these are actually precious moments. Das sind also sehr wertvolle Augenblicke. There is nothing more precious than having a heart-to-heart relationship with God. Es gibt nichts Wertvolleres als diese Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott. Once we have this heart-to-heart relationship with our God, wenn wir eine solche Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott haben, we come to a place where we actually begin to not only appreciate, but long for, desire these moments. Werden wir an den Punkt kommen, wo wir diese Momente nicht nur genießen, sondern uns danach ausstrecken, sie ersehnen. But our hearts rest in his goodness. Wo unsere Herzen sich in seiner Güte ausruhen. Where our hearts are confronted all the time. Wo unsere Herzen dauernd konfrontiert werden. And we're constantly living this complete and total surrender to his goodness. Wo wir ununterbrochen in dieser totalen und vollkommenen Hingabe an seiner Güte leben. So we need to all desire this. Und wir müssen das ersehnen. We need to desire to learn. When do we guard things in our heart? When do we share them? Wir müssen uns wünschen, das zu lernen, wann wir etwas in unseren Herzen bewahren und wann wir etwas teilen sollen. And we need to desire moments of God's silence because it built a big, big, big, big confidence in us. Wir müssen uns danach sehnen, in diese Momente des Schweigens zu kommen, denn sie schaffen in uns ein großes, großes, großes Vertrauen. Trusting him no matter what is happening around. Ein Vertrauen in ihn, egal was um uns herum los ist. So as God is raising up the church, not only as a beautiful and pure bride. Wenn Gott seine Gemeinde aufrichtet, nicht nur als seine wunderschöne und reine Braut, but as God is actually raising up the church as a prophetic expression of his own. Sondern Gott richtet seine Gemeinde auf als einen prophetischen Ausdruck seines eigenen Herzens. These are the lessons we have to learn quickly. Und dies sind die Lektionen, die wir sehr schnell lernen müssen. So that we can become that prophetic voice that is learned to trust God in any circumstance. Damit wir die prophetische Stimme werden können, die Gott in jeder Lebenslage vertraut. And express his heart wherever we go. Und sein Herz überall da ausdrückt, wo wir sind. Do you know, I just wanted to throw that out as a little introduction. Also das habe ich eigentlich nur als kleine Einleitung gedacht. Now I'm going to share something to you that has been gripping me for 2 days. Und jetzt möchte ich etwas mit euch teilen, was mich schon seit 2 Tagen lang ergriffen hat. And there are 3 words in the Bible, in the English Bible. Es gibt 3 Worte in der englischen Bibel. In Portuguese, I think there are only 2. In der deutschen Bibel sind es nur 2 Worte. I think. Denke ich. In German, there are only 2. Ja, genau. Im Deutschen sind es nur 2 Wörter. But it's the exact same phrase repeated in the Old Testament as well in the New Testament. Aber es ist der gleiche Satz im Alten Testament, wie er im Neuen Testament wiederholt wird. I'm a great friend of studying the Bible. It was so mean. I mean, studying. Ich liebe die Bibel zu studieren. It brings me deep pleasure. Denn das bringt mir so tiefe Freude. I'm a great friend of reading the Bible for revelation and inspiration. Ich liebe es, die Bibel für Offenbarung und Inspiration zu lesen. But I'm also a great friend of really studying it. Aber ich liebe es auch einfach zu studieren. As you study the Bible, there is something, it's called the law of first mention. Wenn man die Bibel studiert, muss man das Gesetz der ersten Erwähnung betrachten. So how does the law of first mention work? Wie funktioniert dieses Gesetz der ersten Erwähnung? And among Bible scholars, it's accepted. Unter den Gelehrten wird dieses Gesetz angewandt. So it's like this. Es funktioniert so. If you, every ordinary Christian, wenn du ein normaler Christ bist, want to understand anything in the Bible, und irgendwas aus der Bibel verstehen möchtest, you can't just read the Bible thinking you understand it. Dann kannst du nicht einfach nur eine Schriftstelle lesen und denken, das verstehst du. Das kannst du nicht tun. Because there are certain rules to understanding the Bible. Denn es gibt bestimmte Regeln, um die Bibel verstehen zu können. And if you don't apply them, you will misunderstand things about the Bible, about God and everything else. Und wenn du diese Regel nicht anwendest, wirst du manches, was Gott oder auch anderes betrifft, missverstehen. Okay, and there are a whole bunch of rules. Es gibt eine ganze Menge an Regeln. But one of the rules that I personally always go back to is this. Aber die, die ich immer wieder anwende, ist folgende. The law first mentioned. Das Gesetz der ersten Erwähnung. Let's talk about the heart. Lasst uns über das Herz reden. If I really want to understand what the Bible teaches about the heart, wenn ich wirklich verstehen will, was die Bibel über das Herz lehrt, not only do I need to use all of the other Bible interpretation rules, dann muss ich nicht nur all diese anderen Bibelinterpretationswerkzeuge benutzen, but I also have to apply the law of first mention, sondern auch dieses Gesetz der ersten Erwähnung kennen. So I go and I look in the original Hebrew, where is heart mentioned the first time? Ich gehe also ins Hebräische und schaue, wo das hebräische Wort für Herz das erste Mal erwähnt wird. So you guys who know me and follow me, you know it's Genesis chapter 6 verse 5. Alle, die mir folgen, wissen, dass das in 1. Mose Kapitel 6 Vers 5 der Fall ist. God saw the heart, the intentions of the heart of man were wickedly continuously, and he destroyed the earth. Und Gott sah, dass die Gedanken in den Herzen der Menschen durchweg böse waren, und er entschied, die Erde zu zerstören. Okay, let's forget all the subjects of the Bible. Lasst uns alle Themen der Bibel vergessen. Everything. Alle. Let's just take the Bible, because the Bible is about God. Wir nehmen einfach die Bibel, denn die Bibel ist das Wort Gottes. So we're going to apply the law first mentioned in a different way today. Wir wenden das Gesetz der ersten Erwähnung heute auf eine andere Art und Weise an. We're not applying it to find a word mentioned the first time. Wir wenden es an, um die Erwähnung eines einzelnen Wortes zu finden. We're going to go a completely different route. Wir werden einen ganz anderen Weg gehen. The Bible is God's book to men. Also die Bibel ist Gottes Buch für Menschen. That's the first thing every Christian should supposed to agree. Und das ist das Erste, was jeder Christ einverstanden sein sollte. It's God's message to us. Es ist Gottes Botschaft für uns. Compiled in 66 books. In 66 Bücher unterteilt. Divided into the Old Testament, 39 books and 27 books in the New Testament. Davon 39 Bücher im Alten Testament und 27 Bücher im Neuen Testament. So there is a message from God to humanity. Es gibt also eine Botschaft an die Menschheit. Von Gott. Many, many different ways. Auf sehr unterschiedliche Weisen. So let's ask this question. Also, wir werden uns diese Frage stellen. Law first mention. Das Gesetz der ersten Erwähnung. What does the Bible mention the very first time? Was? Very beginning. Was erwähnt die Bibel ganz am Anfang? What are the first words in the Bible? Was ist der erste Vers in der Bibel? In the beginning. Am Anfang. These are the first words. Das sind die ersten Worte. These exact words are repeated in John chapter 1. Genau die gleichen Worte sind im Johannes 1 wiederholt. So if I believe, according to the law first mentioned, the key to understanding something is always in the first mention. Wenn ich also davon ausgehe, dass der Schlüssel für mein Verständnis in der ersten Erwähnung eines Wortes liegt, muss ich schauen, wo diese erste Erwähnung ist. Then I have to also ask myself this question. Und dann muss ich mir diese Frage stellen. Could it be that God started the Bible on purpose with these words? Kann es sein, dass Gott aus einem bestimmten Grund die Bibel so begonnen hat? And what's the bigger message? Und was soll dann die Botschaft dahinter sein? And I never thought about this in my whole life. Ich habe darüber mein ganzes Leben lang noch nicht nachgedacht. The truth is, we think the Bible starts like this because God wanted to talk to us about how he created the whole world. Die Wahrheit ist, dass wir Christen denken, Gott habe die ersten Worte in der Bibel so gesetzt, weil er uns erklären wollte, wie er die Welt geschaffen hat. So we've put all the focus on creation. Wir haben unser Augenmerk also auf die Schöpfung gerichtet. Anybody who reads the first one or two or three chapters of Genesis puts all the focus on creation. Jeder, der die ersten zwei oder drei Kapitel in der Bibel liest, legt seinen Fokus auf die Schöpfung. But I'm starting to think that this might not even be the main purpose. Aber ich beginne darüber nachzudenken, dass dies nicht der Hauptzweck sein könnte. And that's the thought I've been meditating for the last 2 days. Das ist der Gedanke, über den ich jetzt 2 Tage lang nachgedacht habe. And I tell you. Und ich sage euch, weshalb. Because the Bible starts like this. Weil die Bibel so beginnt. In the beginning, God's plural. Im Anfang schufen die Götter, Also Götter im Mehrzahl? Before the Bible talks about creation, it talks about the plurality of God. Also bevor die Bibel über die Schöpfung spricht, redet sie von der Pluralität Gottes. That's a scary thought. Das ist ein beängstigender Gedanke. John uses the exact same words and says in the beginning. Jesus, what's the word? Super. Johannes benutzt exakt die gleichen Worte und sagt, im Anfang war das Wort. John actually goes right back to Genesis 1 because he says in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So John picks up Genesis chapter 1. Johannes geht direkt zurück zu 1. Mose 1, weil er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes greift also das erste Kapitel der Bibel auf. So John had a revelation that I think all of us missed. Johannes hatte eine Offenbarung, die uns allen fehlt. We believe in the beginning is all about creation, but John said in the beginning is something much more important than about creation. Wir denken, das Wichtigste am Anfang war die Schöpfung. Aber Johannes sagt, dass es etwas viel Wesentlicheres als die Schöpfung gibt, das am Anfang steht. What's John talking about? Worüber redet Johannes? In the beginning was the word. That's actually a very, very sad and poor translation. Im Anfang war das Wort. Das ist eine sehr armselige Übersetzung. Because the Greek word is logos. Das griechische Wort ist logos. If you would take logos and literally translate it, you could put the word word there. Wenn man dieses Wort wortwörtlich übersetzen würde, könnte man das Wort hier benutzen. But the deep meaning of the Greek word logos, which also has a very deep, strong Aramaic root. Aber die tiefe Bedeutung des Wortes logos, die auch eine tiefe aramäische Bedeutung hat, is actually not just word, something you say. Ist eigentlich nicht einfach Wort, wie man es ausspricht. Are you ready for a? If this explodes in your spirit, people, it's gonna rock the world. Seid ihr bereit, Leute? Wenn das in eurem Geist explodiert, Leute, wird das die Welt verändern. In the beginning was the word. In the beginning, God's plural did something. Im Anfang war das Wort. Im Anfang Gott in Mehrzahl tat etwas. So listen to this. Get ready for some deep translation sound. Also hört mal zu und bereitet euch vor auf eine tiefe Übersetzung. The Greek word logos has a very rich and varied background in both Greek philosophy and Judaism. Das griechische Wort logos hat eine sehr breite und tiefgründige Bedeutung in der griechischen Philosophie und im Judaismus. The Greeks equated logos with the highest principle of cosmic order. Die Griechen setzen logos mit dem höchsten Prinzip des der kosmischen Ordnung gleich. I'm going to stop right here. Ich werde hier aufhören. Also stoppen. The beginning God's plural made something happen. Im Anfang ließ Gott in der Mehrzahl etwas geschehen. John picks up the phrase in the beginning and is communicating to us it wasn't really all about creation. Gott greift das in seinem ersten Vers auf und was er meint, das hat nichts mit der Schöpfung zu tun. John doesn't say in the beginning God created the earth and Father, Son, Holy Spirit and Wolf. John says, in the beginning was the Logos. Johannes beschreibt nicht, wie Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist zu Beginn den Himmel und die Erde erschaffen haben. Er sagt, dass am Anfang der Logos war, das Wort. I know he's talking about Jesus. Und ich weiß, dass er es über Jesus spricht. Which is the highest expression of God. Weil das der höchste Ausdruck von Gott ist. Here is what it means in Judaism and in their understanding. Und im Verständnis des Judaismus bedeutet das, heißt das? Logos is the highest expression of the divine cosmic order. Logos ist der höchste Ausdruck der kosmischen Ordnung. So before God created anything, what does Genesis 1:1 communicate to us? Also bevor Gott irgendetwas erschaffen hat, was erklärt uns hier 1. Mose 1:1? He communicates to us the highest cosmic order in the whole divine world. Es beschreibt uns die höchste Form der kosmischen Ordnung in der ganzen Welt. What is this incredible cosmic order that God put into place? Was ist diese unbeschreibliche kosmische Ordnung? It's this. Es ist folgende. Jesus is God. Jesus was with God And in the beginning there was a perfect unity and harmony. Jesus ist Gott, er war bei Gott und zu Beginn gab es eine vollkommene Einheit und Harmonie. There is no I, there is only we. Es gibt kein Ich, nur ein Wir. In the original Hebrew, God is never communicating that he created the world. Im hebräischen Original gibt es keine einzige Stelle, die aussagt, dass Gott allein die Welt erschaffen hat. That's not in the original Hebrew. Das ist nicht im hebräischen Original zu finden. Before we see creation, we see an incredible mutual intimacy. Bevor wir die Schöpfung sehen, sehen wir eine unglaubliche harmonische Intimität. Of the divine cosmic order, which is always us, never me doing anything. Der heiligen kosmischen Ordnung, die immer ein Wir ist und nie nur als Ich, das etwas tut. So when God created man, he never created man in his own image. Get this lie out of your head. Deshalb, als Gott den Menschen schuf, schuf er den Menschen niemals als sein Ebenbild. Werft die Lüge aus eurem Denken raus. I, Reinhard, was not created in God's image. Ich, Reinhard, bin nicht erschaffen als Gottes Ebenbild. I believe such a twisted lie that the devil has infiltrated inside of the church. Dies, glaube ich, ist eine solche verdrehte Lüge, die der Teufel in die Kirche gesetzt hat. Your whole life and my whole life has been raised and we've been taught to center around us. In unserem Leben wurden wir gelehrt, dass es sich um das Wir dreht, dass das im Mittelpunkt steht. God created me, Reinhard, in his image, therefore I can express God here on this earth the way I want to. Gott hat mich, Reinhard, in seinem Bild und Ebenbild erschaffen und deshalb kann ich ihn ausdrücken, so wie ich möchte. A million times no. Aber nein und tausendmal nein. In the beginning there was a plurality of God and right here God showed the divine cosmic order. Im Anfang gab es ein Plural von Gott, der die heilige kosmische Ordnung darstellte. Nothing is about me, everything is about us. Es geht nicht um ein Ich, es geht um ein Wir. Nothing is about my ministry, is about my church, is about my desire, is about my marriage, nothing. Es geht überhaupt nicht um meinen Dienst, meine Gemeinde, meine Wünsche, meine Ehe. Überhaupt nicht. Nah, nichts. We have made church a place where some people come together and sit in the chair and put in money into a plate. Wir haben die Kirche zu einem Ort gemacht, wo die Menschen beisammen sitzen, jemandem zuhören und Geld in ein Körbchen legen. And we never understood that the cosmic order is always the plurality of humanity expressing the goodness of God. Und wir haben kein bisschen verstanden, dass die kosmische Ordnung immer die Vielzahl der Menschheit ist, die die Güte Gottes ausdrückt. There is no God who created any human being in his own image. Es gibt keinen Gott, der irgendeinen Mensch nach seinem eigenen Bild geschaffen hätte. Das gibt es nicht. God said, let us create man in our image we create him. Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen in unserem Ebenbild. So not a single human being has ever been created in the image of God. Also ist kein einziges menschliches Wesen jemals im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Was passiert ist, ist Folgendes. But in the very beginning God showed his divine cosmic order. Gott zeigt am Anfang sein Wesen in der kosmischen Ordnung. The cosmic order is a mutual honor, a mutual love, a mutual surrender. Die kosmische Ordnung ist eine gegenseitige Ehre, eine gegenseitige Liebe, eine gegenseitige Hingabe. Father, Son and Holy Spirit were in such mutual surrender to one another. Vater, Sohn und Heiliger Geist befanden sich in solch einer gegenseitigen Hingabe. That they said in the very beginning, we're going to establish a principle here. It's always about us. It's never about me. Dass sie ein ewiges Prinzip manifestierten, die kosmische Ordnung, die sich immer um ein Wir und nie um ein Ich dreht. I was in the car with my PA 2 days ago. Ich war vor 2 Tagen mit meiner persönlichen Assistentin im Auto. And we had a discussion about this church. Und wir diskutierten über diese Wahrheit. She quoted to me a Bible verse. She said, well, I belong to Jesus, so therefore I'm one spirit with him, so, you know, whatever. Sie zitierte mir eine Bibelstelle, wo steht, ich gehöre zu Jesus, deshalb bin ich ein Geist mit ihm. And I had a discussion. I said, all this is bullshit. Ich habe mit dir diskutiert und gesagt, das ist doch Bockmist. I said, it's complete garbage. Das ist totaler Blödsinn. You can quote to me this Bible verse from early morning till late night that does not mean at all that this is what you're living. Du kannst mir diesen Bibelvers von morgen bis zum Abend zitieren, aber du lebst das nicht. And she said, but the Bible says it. Sie meinte, aber die Bibel sagt es doch. I said, you have to understand there is a huge difference between what the Bible says, who you are, and then how you actually live this. Ich antwortete, du musst begreifen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was die Bibel sagt, was du bist und wie du das tatsächlich lebst. I said, is every single husband that is married to a wife one flesh with her? Ich fragte, ist jeder Ehemann, der mit seiner Frau verheiratet ist, ein Fleisch mit ihr? Sie antwortete ja. I said, how many live like one flesh? Ich fragte, wie viele Ehemänner leben wie ein Fleisch? Christians or not Christians? Christen und Nicht-Christen. We don't live like one flesh. Wir leben in der Ehe nicht wie ein Fleisch. So there is a spiritual reality and there's the experience that only happens if we diligently apply it. Es gibt also eine geistliche Wahrheit und unsere weltliche Erfahrung, wie wir das leben oder anwenden. And this is exactly what we don't like to do because it kills the I. Doch genau das mögen wir nicht, weil es das Ich tötet. I am one spirit with the Lord, therefore I can do whatever I want, therefore I am more than a conqueror, therefore I am victorious. Ich bin ein Geist mit dem Herrn, deshalb kann ich tun, was ich will. Ich bin mehr als ein Überwinder. But the Bible never teaches a personal victory. Aber die Bibel spricht nirgendwo von einem persönlichen Sieg. The Bible doesn't teach a personal savior. Die Bibel lehrt von keinem persönlichen Erretter. The whole Bible from the very beginning confronts an individualistic lifestyle. Die ganze Bibel konfrontiert vom allerersten bis zum allerletzten Wort einen individualistischen Lebensstil. From the beginning to the end, the Bible confronts this idea of life. Vom Anfang bis zum Ende konfrontiert die Bibel den Gedanken des Ichs. I could do days and days and days and days of teaching about it. Ich könnte tagelang darüber reden. It starts in the very beginning and it goes through the whole Old and the New Testament. Es beginnt beim ersten Wort und zieht sich durch die ganze Bibel. Very New Testament. Every single husband who has ever quoted to me, wives submit to your husband, I immediately quote back to him. Jeder Ehemann, der mir diese Bibelstelle zitierte, dass sich die Frau ihm unterwerfen müsse, habe ich sofort die andere Bibelstelle zitiert. In the same context where Paul says wife submits to your husband. Im gleichen Kontext versteht, dass die Frau sich ihrem Ehemann unterwerfen sollen. In the context about marriage. Im Zusammenhang von Ehe. Before he ever tells any wife to submit to her husband, he tells the husband to submit to the wife. Bevor Paulus irgendwie schreibt, dass Frauen ihrem Mann untertänig sein sollten, sagt er, dass der Mann sich seiner Frau unterwerfen soll. Schockierend, oder? Here's what the Bible says. Hier ist, was die Bibel sagt. Submit to one another. Unterordnet euch untereinander. But we don't like that. Aber das mögen wir nicht. We men don't like that and the women don't like it either. Wir Männer mögen das nicht und die Frauen auch nicht. Because the carnal human nature doesn't like it. Weil die fleischliche menschliche Natur das nicht mag. And all this started back in the Garden of Eden. Und das alles begann im Garten von Eden. What was the huge temptation the devil brought through deception to Adam and Eve? Was war die große Versuchung, die der Teufel durch seine Täuschung zu Eva brachte? Eve, it's about you. Eva, es geht um dich. It's about you. Um dich. God wants to behold something for you. Just eat it. It's about you. You will be clever. You will enjoy it. Eve, it's about you. Gott enthält dir etwas vor. Iss von der Frucht und du wirst weise werden und dich freuen. Es geht um dich. And the devil never stopped spreading this lie that life is about you. And he uses Bible verses to justify that. Der Teufel hat nie aufgehört, seine Lüge zu verbreiten. Und er benutzt Bibelstellen, um das zu rechtfertigen. Jesus, look at all the glory and the splendor. Jesus, schau auf den ganzen Glanz. Just worship me and I'm going to give it all to you. Bete mich einfach an und all das gehört dir. But my dear friend, life is not about. Aber mein lieber Freund, im Leben geht's nicht um dich. Neither is life about me. Und das Leben geht auch nicht um mich. In the beginning, a plurality of God showed us what life is all about. Zu Beginn, ganz am Anfang, hat uns die Mehrzahl, also von Gott, gezeigt, um was es geht. Life is all about the Godhead modeled intimacy and mutual surrender, and this is how we're supposed to copy it. Im Leben geht es darum, so zu leben, wie es die Dreieinigkeit uns vorgelebt hat. Intimität miteinander zu haben und sich einander hinzugeben. Because in the beginning there was the plurality of God who created the plurality of man to express themselves of earth just like they express themselves. Denn im Anfang war die Vielheit Gottes in Intimität beisammen und schuf die Vielfalt der Menschheit, damit sie miteinander so leben, wie Gott es ihnen vorgelebt hat. Aber Reinhard, da verliere ich ja alles. No, you're gonna win everything. Nein, du gewinnst alles. What you're gonna lose is your self-focused, self-centric, pitiful life. Du verlierst nur dein selbstverliebtes, ich-zentriertes, armseliges Leben. Das ist das Beste, was du verlieren kannst. Do you know, today we talk so much about church and the real church and the organic church and all of this stuff. Heutzutage reden wir so viel über die Kirche, die wahre Gemeinde und all sowas. And this is honestly the truth. I started this discussion 25 years ago with a team that I was part of in Europe. Ich habe diese Diskussionen über die wahre Gemeinde, Hausgemeinde und so weiter. This discussion about organic church, real church, houses, all this 25 years ago. Vor 25 Jahren begonnen, als ich ein Teil eines Leiterteams in Europa war. This is not something that's new to me. Also das ist mir nicht neu. 25 years ago we spent weeks and weeks and weeks talking about this thing. Vor 25 Jahren verbrachten wir Wochen damit, darüber zu diskutieren. And I'm saying the same thing 25 years later than I said 25 years ago. Of course I've grown in a lot of revelation. Und ich sage heute das gleiche wie damals vor 25 Jahren, auch wenn ich jetzt noch mehr Offenbarung darüber habe. Here's what I've always said. Hier ist, was ich immer sagte. Almost every one of those churches and houses is nothing else but a reaction to the mess of institution, and it's the same thing, just dressed up differently. Fast jedes Treffen in den Häusern ist eine Reaktion auf das Durcheinander, das in den offiziellen Kirchen herrscht, auch wenn es unterschiedlich verkleidet ist. It's the same thing. Es ist das Gleiche. We still make the focus of a few people getting together in some place, okay, we take the guy away because it's pastor, we take the offering away. Wir machen immer noch das Zentrum um ein paar Leute, die sich da treffen, okay, wir nehmen den Pastor raus, wir nehmen das Opfer raus. So we take a little of the hierarchy and the structure away, flip it around a little bit. So wir drehen wir eine Form von Hierarchie oder Struktur ein bisschen herum. But nothing has changed. Aber es hat sich nichts verändert. The me being created in God's image is still pretty. Das Ich, geschaffen als Ebenbild Gottes, ist immer noch vorherrschend. Because we believe that's how God made us. Denn wir glauben, dass Gott uns so geschaffen hat. Me and my victory and my blessing and my brother has to take care of me. Ich, mein Sieg, mein Segen, mein Bruder, der auf mich aufpasst. But what would happen if we would understand that these words in the beginning have the key for the entire Christian life? Aber was würde geschehen, wenn wir die Worte im Anfang der Schlüssel für unseres gesamtes christlichen Leben wäre? Because in the beginning was the Logos, which was Jesus. Denn im Anfang, das war Jesus. And Jesus is the highest cosmic order. Und Jesus ist die höchste kosmische Ordnung. Everything happened through Jesus. Alles geschah in Jesus. And Jesus showed us to live a life where the I doesn't matter and the we is the only thing that matters. Und Jesus lebte uns ein Leben vor, in dem das Ich keine Rolle spielte und das Wir im Mittelpunkt steht. See, Jesus says, I've come to do your will, O God, as it's written in your book. Jesus sagte, ich komme, um deinen Willen zu tun, O Gott, wie es in deinem Wort steht. Jesus said, Father, I'm not here to do what I want to do. I'm here for a mutual purpose. Jesus sagte, ich bin nicht hier, um das zu tun, was ich will. Ich bin da, um deinen Willen zu tun. You know, so today there are a lot of discussions. How does the organic church really look like? Es gibt viele Diskussionen darüber, wie die organische Kirche aussehen soll. I tell you how the real church looks like. Ich sage euch, wie die wahre Kirche aussieht. In the beginning, im Anfang, God established the highest cosmic order. Erschuf Gott die höchste kosmische Ordnung. Which means that Reinhard has never been created in God's image. Was bedeutet, dass Reinhard nie im Ebenbild Gottes geschaffen wurde? But the community that Reinhard is part of has been created in the plurality of God's image. Aber die Gemeinschaft, zu der Reinhard gehört, wurde in der Pluralität von Gottes Bild geschaffen. And Reinhard is willing to sacrifice every vision, every dream, every money, every penny, everything he has in order to live the highest cosmic order. Und Reinhard opfert jeden Traum, jede Vorstellung, alles Geld, alles, was er hat, um in dieser kosmischen Ordnung zu leben. Suddenly, never will the question come to my mind, What is my ministry? What is my purpose? Plötzlich werde ich mir nicht mehr überlegen, was mein Dienst ist oder meine Berufung ist. This question is a stranger to me. It's almost like blasphemy. Diese Frage ist dann total daneben. Sie ist beinahe Gotteslästerung. Because there is not a single purpose that God has for a single human being that does not involve mutual surrender. Weil dann gibt es keine einzige Berufung, die Gott für einen einzelnen Menschen hat, die nicht mit gegenseitiger Hingabe verbunden ist. Das gibt es nicht. Because in the beginning the cosmic order was established. Weil die kosmische Ordnung gleich zu Beginn eingerichtet wurde. And Jesus, who is in the beginning the Logos. Und Jesus, der am Anfang ist, das Logos. He showed us how to live it. Hat uns gezeigt, wie man leben soll. Deny yourself. Verneid dich selber. Forget yourself. Vergiss dich selber. Live for one another. Lebt füreinander. Forget every law that you've ever been told by Moses, who was sent by my father. Vergesst, was euch jemals im Gesetz von Mose gesagt wurde. Forget all the 632 laws that have tried to help you live a smart life. Vergesst all die 632 Gesetze, mit denen ihr versucht habt, ein nettes Leben zu führen. I've come to re-establish the highest cosmic order. Ich bin gekommen, um die höchste kosmische Ordnung wieder zu errichten. John 13:34. Johannes 13:34. Here is the new rule, people, for the new thing that I'm establishing through me. The logo. Hier ist das neue Gesetz, Leute, dass ich doch mich als Logos einsetze. Selflessly, with divine agape love, love one another as I have loved you. Selbstlos mit heiliger Agape Liebe soll einander den anderen lieben, wie ich euch geliebt habe. So Jesus comes and says, forget everything. Jesus kommt also und sagt, vergesst alles. Forget sacrifices, forget temple, forget law, forget your purpose, forget your ministry, forget everything. Vergesst alles, vergesst Opfer, vergesst den Tempel, vergesst das Gesetz, vergesst eure Bestimmung, vergesst alles. Aber eines denkt daran. Now on, we're going back to the original cosmic order, which means we love one another. Von jetzt an kehren wir zurück zur kosmischen Ordnung. Das bedeutet, dass wir einander lieben. Allelu. Allelu. We love one another. Wir leben einander. We lay down our lives for one another. Wir geben das Leben füreinander hin. We live for one another. Wir leben füreinander. In the very beginning, there was not a single God creating a single person, making that person happy if it lives for herself for her divine purpose. Ganz am Anfang gab es keinen einzelnen Gott, der eine einzelne Person schuf, um diese Person glücklich zu machen, um ihr eine heilige Bestimmung zu geben. But in the very beginning, God made a point. Sondern Gott setzt zu Beginn etwas ganz klar fest. In the beginning, God doesn't create anything, but the plurality of the Godhead in mutual love and surrender to one another establishes a cosmic order. Am Anfang schuf Gott nichts, sondern die Vielheit Gottes lebte eine gegenseitige Liebe und Beziehung zueinander und begründete so eine kosmische Ordnung. Because the word Elohim is in the plural. Weil das Wort Elohim ist in der Vielzahl. John says, guys, you thought in the beginning God created, but let me tell you what God really did in the beginning. Johannes sagte, Leute, ihr dachtet, dass Gott im Anfang etwas erschuf, aber lass mich euch erklären, was Gott wirklich ganz zu Anfang machte. I'm going to use a very specific word that is understood in Greek philosophy and Judaism. Ich benutze hier ein sehr spezielles Wort, das in der Philosophie und im Judaism bekannt ist. The word logos, which expresses the highest cosmic order. Das Wort logos, das die höchste kosmische Ordnung ausdrückt. So, while we only see in the beginning was creation, John sees very clearly in the beginning there was a cosmic order established. Während wir nur sehen, dass am Anfang die Schöpfung stattfand, sieht Johannes sehr deutlich, dass ganz zu Beginn eine kosmische Ordnung begründet worden war. This has been confronting me for the last 2 days. Das hat mich die letzten 2 Tage beschäftigt und ergriffen. This is what has gripped me for the last 2 days. Das hat mich diese letzten 2 Tage gepackt. I said to the manager of our company, ich redete mit dem Leiter unserer Gesellschaft. You know, our RH Publications, our company that publishes all the books and the material. Also der verantwortlich ist für unsere Bücher und anderes Material. He was a little nervous if Woody become a good manager because he's taken over from Vinicius. War ein bisschen nervös, ob alles schaffen würde, denn übernimmt das von Vinicius. You know, like, what if I make mistakes and am I good enough, can I do this? Und fragte sich, ob Fehler machen würde und ob alles gut machen würde. I said Murillo. Ich sagte Murillo. As the owner of the company, I give you the freedom to make every single mistake that you need to make. Ich als Besitzer dieser Gesellschaft gebe dir die Freiheit, jeden einzelnen Fehler zu machen, den du machen musst. But you do not have the freedom to make one mistake. Aber einen Fehler darfst du nicht machen. And that is not to love. Und das ist nicht zu lieben. You can lose all the money of the company. Du kannst das ganze Geld der Firma verlieren. You can make decisions that cost me everything. Du kannst alles in den Sand setzen. It will all be forgiven. All das wird dir vergeben werden. But you cannot make the mistake not to love the people that we serve. Aber du darfst nicht den Fehler machen, die Menschen nicht zu lieben, denen wir dienen. That freedom you do not have. Diese Freiheit hast du nicht. Think about this. Denk darüber nach. What would happen? Was würde geschehen? Dream with me. Träumt mit mir. What would happen if for us church is not anymore a place we go to and the amount of number of people? Was würde geschehen, wenn unsere Kirche nicht mehr ein Ort ist, zu dem wir gehen, oder eine Gruppe von Menschen? What would happen if you rather have four people that we love this with? Was würde geschehen, wenn wir vielleicht nur vier Leute wären, aber genau das miteinander leben würden? Then go to a place where 500 people sit together and everybody's only concerned about their ministry, their life, their success and their victory. Aber dann gehen wir zu einer Versammlung von 500 Menschen, die alle nur damit beschäftigt sind, sich um ihren Dienst, ihr Leben, ihren Erfolg, ihren Sieg zu kümmern. And the more the pastor convinces me how beautiful the victory of the cross is so that I can now have my better life, the happier I am and the more I pay him. Und dann überzeugt mich der Pastor, wie wunderbar es ist, wenn ich den Sieg Christi am Kreuz zu meinem persönlichen Sieg mache und dass ich noch glücklicher sein werde, wenn ich mehr in die Gemeinde investiere. We believe church has to do with numbers and places. Wir glauben, dass Kirche mit Zahlen und Orten zu tun hat. I believe church has to do with the divine cosmic order established in the very beginning. Aber ich glaube, dass Gemeinde mit einer heiligen kosmischen Ordnung zu tun hat, die ganz am Anfang gegründet wurde. In the very beginning, the Logos, Jesus, was already there and said, let me establish how it's supposed to be. Ganz zu Beginn war Jesus als der Logos schon da. Er sagte, lasst es mich so einrichten, wie es sein soll. Us, wir, Father, Son and Holy Spirit, Vater, Sohn und Heiligen Geist, mutually surrendered to one another, die einander gegenseitig in Intimität zugetan sind, so soll das Universum funktionieren. In mutual surrender, in mutual honor, in mutual love, in mutual respect. In gegenseitiger Hingabe, gegenseitiger Ehre, gegenseitiger Liebe und in gegenseitigem Respekt. And exactly in that image we are now creating human beings. Genau in dieser kosmischen Ordnung erschaffen wir jetzt Menschen. And they are supposed to express this divine cosmic order in this world. Und die sollten diese heilige kosmische Ordnung in dieser Welt ausdrücken. And the devil gets terrified. Und der Teufel bekommt Angstzustände. He gets terrified and he says, er bekommt Angstzustände und sagt, if human beings live like that, wenn die Menschen so leben, they're going to transform the entire world. Werden sie die ganze Welt verändern. They're going to show how God really is to the entire world, but I hate God. Sie werden der ganzen Welt zeigen, wie Gott wirklich ist, aber ich hasse Gott. But I hate God. Aber ich hasse Gott. But I can't touch God even though I hate him. Aber ich kann Gott nicht anrühren, auch wenn ich dies gern täte. I know what I do. Ich weiß, was ich tue. I'm going to deceive human beings and I'm going to convince them it's about you. Ich werde die Menschen täuschen und sie davon überzeugen, dass es um dich geht. Eve, look at this apple. It's for you. Eva, schau diesen Apfel an. Er ist für dich. You can gain more knowledge. Du kannst alle Weisheit erlangen. You can get something that you will be like God. Du kannst sein wie Gott. So do you see Adam and Eve together in their plurality, they were already in the image of God. Aber seht, Adam und Eva in ihrer Mehrzahl waren schon wie Gott. The devil had to convince Eve that it's about her. Der Teufel musste Eva davon überzeugen, dass es um sie geht. The moment he convinced her, game over. In dem Moment, wo er sie davon überzeugt hatte, hat er gewonnen. And today it's the exact same thing. Und heute ist es nicht anders. Let me finish with this scripture. Lass mich mit dieser Schriftstelle beenden. In the last day, perilous times will come. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. Men will be lovers of themselves. Die Menschen werden sich selbst lieben. Never in my life, and I pray that God will grant me this grace. Nie in meinem Leben, und ich bete darum, dass Gott mir die Gnade gewähren möge. Do I want a man called Reinhard to be the center of my life? Will ich der Mann mit dem Namen Reinhard das Zentrum meines eigenen Lebens sein? This is a grace that I desire deeply. Aber das ist eine Gnade, nach der ich mich zutiefst sehne. I desire to be a seed planted into the ground that lives the highest cosmic order. Ich sehne mich danach, ein Samenkorn zu sein, das in die Erde gelegt wird, damit die höhere kosmische Ordnung zum Leben erweckt wird. Was wird geschehen? God himself will express himself to a plurality of people created in his own image. Gott selbst wird sich in einer Vielheit von Menschen offenbaren, die in seinem Bild geschaffen wurden. What happened in the Acts? Was geschah in der Apostelgeschichte? Jesus took 120 people. Jesus sammelte 120 Leute. And he locked them in a room. Und er sperrte sie in einen Raum. And he said, "You're not going to go here until the Holy Spirit comes." Und er sagte, geht nicht da hinaus, bis der Heilige Geist gekommen ist. And there are various applications. Zu dieser Bibelstelle gibt es mehrere Auslegungen. But I believe the greatest application is this, that Jesus said, it's about the plurality, and it's not about Peter, not about James, it's about the plurality people. Aber ich glaube, die passendste dazu ist, dass Jesus ausdrückte, es kommt um die Vielheit, Leute, nicht um einen Petrus oder Johannes oder sonst wen. Es geht um Vielfalt, Leute. It's not your ministry, it's not your house, it's not about you boys. Es geht nicht um deinen Dienst, um dein Haus, um dein Leben. You just saw what happened to Jude when somebody lives for himself. Ihr wisst, was mit Judas passierte. So ergeht es jenem Mann, der für sich selbst lebt. So you're going to lock yourself in a room and you're going to figure this out. Also ihr werdet euch alle zusammen in diesen Raum einschließen und füreinander schauen. Ich war in diesem Raum. Es ist nicht ein großer Raum. 50 people basically can fill that room. Es hat etwa für 50 Personen Platz in diesem Raum. 120 people is tight. Für 120 Leute ist es sehr eng. There's no shower there. Es gibt keine Dusche dort. There were days of smelly, stinky, having to learn to live plurality. Sie verbrachten Tage in diesem stinkenden, muffigen Raum, um zu lernen, wie man Vielfalt lebt. Throughout the whole life of the disciples with Jesus, what did he confront so many times? Das ganze Leben hindurch, das die Jünger mit Jesus verbrachten, was konfrontierte Jesus am meisten? Individualism. Individualismus. Peter, it's not about you. John, it's not about you. James, stop arguing. Stop fighting. Be like a little child. Petrus, es geht nicht um dich. Johannes, es geht auch nicht um dich. Jakobus, hör auf zu diskutieren. Hör auf zu streiten. Werd wie ein kleines Kind. Du wirst der Größe sein, dient den anderen. That's why Jesus says, go out and preach the gospel and teach them what I taught you. I taught you how to restore the divine cosmic order. Deshalb sagte Jesus, geht hinaus und predigt die frohe Botschaft, die ich euch verkündet habe. Ich habe euch wirklich gelernt, wie ihr die heilige kosmische Ordnung leben sollt. Ich habe sie wiederhergestellt. So how did the early church live? Wie lebte die Urkirche, die ersten Gemeinden? The early church lived exactly like the cosmic order was established in the beginning. It's all about us. Die erste Gemeinde lebte genauso, wie die kosmische Ordnung ganz am Anfang begründet worden war. Es geht um das Wir. And because it's about us, we together glorify the creator of the universe. Und weil es um uns geht, verehren wir gemeinsam die Größe des Schöpfers des Universums. You can go and preach the gospel and you can start a church with 100,000 people meeting in a building, that does not mean you've been successful. Du kannst eine Kirche gründen mit 100,000 Menschen und ein riesiges Gebäude besitzen, doch das führt nicht zum Erfolg. But you can live the highest divine order with 5 people. It means you're very successful. Aber du kannst mit 5 Personen die höchste heilige Ordnung leben und sehr erfolgreich sein. There you go. I've poured out my heart. So, jetzt habe ich mein Herz mit euch geteilt. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, ihr habt's genossen. I hope it confronted you like it confronts me. Ich hoffe, es hat euch so konfrontiert, wie es mich konfrontiert hat. And I hope there is a deep cry in your heart saying, even if it kills me, that's what I want. Ich hoffe, es hat in deinem Herz eine tiefe Sehnsucht hervorgerufen, die sagt, genau das will ich, auch wenn es mich umbringt. Even if it takes everything from me, that's what I want. Auch wenn es alles von mir nimmt, das ist, was ich möchte. Because that kind of a church is going to impact the world and you don't have to make an effort. Denn diese Art von Gemeinde wird die Welt berühren, ohne dass du dich anstrengst. And it will glorify God, because that's how it was in the beginning. Und wir werden Gott die Ehre geben, denn so war es am Anfang. So let's go to the beginning. Lasst uns zum Anfang zurückkehren. Worry less about creation and how it all happened. Well, let's worry more about the divine cosmic order. Beschäftigen wir uns weniger mit der Schöpfung und wie das alles passierte, sondern kümmern wir uns lieber um die heilige kosmische Ordnung. God. Spirit of God. Heiliger Geist Gottes. Thank you that you are just incredibly wonderful. Ich danke dir. Du bist einfach unglaublich wunderbar. You're not going to quit to confront the garbage in our hearts. And for this we love you so much. Du wirst nicht aufhören, den Müll in unseren Herzen zu konfrontieren, und deshalb lieben wir dich so sehr. Holy Spirit, I have no idea where we are going. Heiliger Geist, ich habe keine Vorstellung, wohin wir gehen. But I have a desire to follow you, no matter where it takes me, what it costs. Aber ich habe eine tiefe Sehnsucht, dorthin zu gehen, wo du mich haben willst, egal was es mich kostet. So Holy Spirit, I pray that if this word is born in your heart. Deshalb bete ich, Heiliger Geist, wenn dieses Wort in deinem Herz geboren wurde. That you will take it and spread it in the four corners of this world. Dann nimm es und verbreite es in allen Ecken dieser Welt. If this is from your heart, angels, then Go and take it out all over the world. Wenn das von deinem Herz kommt, dann nehmt es, ihr Engel, und verteilt es überall in der Welt. Let the entire Christian world understand that the heart of God is like this. Lass die ganze christliche Welt verstehen, dass das Herz Gottes genau das ist. And Holy Spirit, the words that I share that are from me and not from your heart, I pray that they will be simply erased in the hearts and the minds of the people. Und Heiliger Geist, die Worte, die von mir sind und nicht von dir, da bete ich, dass sie einfach aus den Herzen der Menschen eliminiert werden. We trust you and we desire to experience more of you. Wir vertrauen dir und sehen uns danach, mehr von dir zu erleben. Thank you so much. Danke dir so sehr. We love you so much. Wir lieben dich so sehr.